CD Wissen präsentiert Reise durch die Weltgeschichte. Drittes Jahrtausend vor Christus. Über Jahrtausende bestimmen, jagen und sammeln den Alltag der Menschen. Nur wem es gelingt, in freier Natur Nahrungsmittel zu finden, kann das Überleben seiner Sippe sicherstellen. Und dennoch haben bereits vor 30.000 Jahren Menschen das Bedürfnis, Botschaften für ihre Nachfolger zu hinterlassen. Eindrucksvolle Felszeichnungen in den Höhlen Südfrankreichs gelten heute als das älteste Zeugnis menschlichen Handelns. Doch trotz dieser Zeichnungen, die große Beobachtungsgabe und Intelligenz voraussetzen, dauert es noch Jahrtausende, bis es vor weniger als 10.000 Jahren zum Ende des Nomadendaseins der Jäger und Sammler kommt. Erst die Menschen der Jungsteinzeit beginnen, sich die Natur zu unterwerfen und sesshaft zu werden. Aus wilden Gräsern züchten sie im Laufe der Jahrtausende ertragreiches Getreide. Statt wild lebenden Tieren hinterherzujagen, zähmen sie Rinder, Ziegen und Schafe. Sie errichten auf Dauer angelegte Behausungen in der Nähe ihrer Felder und befestigen bald erste Siedlungen zum Schutz vor Eindringlingen. Zentrum dieser Entwicklung sind die Schwemmlande der großen Ströme in Asien und Afrika. Die alljährlich über die Ufer tretenden Flüsse bedecken das Land mit fruchtbarem Schlamm und schaffen so ideale Voraussetzungen für den Anbau von Getreide. Der rechte Zeitpunkt für die Aussaat wird am Lauf von Sonne und Sternen festgemacht. Dämme und Gräben ermöglichen die gezielte Bewässerung der Felder. Und die Vorratshaltung hilft, die Zeit bis zur nächsten Ernte zu überbrücken. Entlang des Flusslaufes des Nils, im weitläufigen Indus-Tal und in Mesopotamien, dem Land zwischen den beiden Flüssen Euphrat und Tigris, entfalten die Menschen im dritten vorchristlichen Jahrtausend eine nie gekannte Schaffenskraft. Monumentale Bauten, technische Meisterleistungen und die Erfindung der Schrift künden vom Ende der Steinzeit und dem Beginn der Zivilisation.